The Ghost Driver. Hi, this is Tea Time on Ambush Radio. Vielleicht etwas irritierend, aber diese Produktion besteht aus archiviertem Material, welches auf Ambush Radio gesendet wurde. Ambush Radio sendete bis März 2023 online mit einem DJ-Kollektiv aus Athen, London und Berlin. DJ Disconnect, Dr. Dubhead, Stan Hope und meine Wenigkeit produzierten innerhalb der letzten Jahre 75 einstündige Sendungen Tea Time Radio. Hier nun eine Auswahl von verschiedenster Mucke vom Ghost Man, der Sie und Euch innerhalb dieser Sendung nicht weiter am Mikrofon begleiten wird. Dazu gute Unterhaltung. Over by the corner, got her hands by her side. ocean, baby, do it again. Well, I got a fucking notion, do it again, thank you. Ghost Man Mix. Is tea time for you. Thank you. The Goat Driver. Thank you. Ghost Driver.